Die Tankstellenfrau möchte ihr Leid klagen. Die vielen braunen Stellen, die täten ihrem Herzen weh. Die hätte es früher nicht gegeben. Zur DDR-Zeit sei der Wald noch sauberer gewesen. Zur DDR-Zeit hätte man noch mehr Borkenkäferfallen aufgestellt. Zur DDR-Zeit hätte es auch nicht so viele Sturmschäden gegeben. Grüner war der Harz, schöner war der Blick aus Ilsenburg hinauf zum Brocken, früher, als alles besser war.